Informationen von Dorothea Jung. Am Telefon begrüße ich jetzt den Berliner Politikwissenschaftler Peter Grotian. Er ist auch Sprecher der sogenannten Initiative Berliner Bankenskandal, die harsch mit den Verantwortlichen von damals ins Gericht geht, aber auch mit der politischen Aufarbeitung des Skandals. Einen schönen guten Abend nach Berlin. Einen schönen guten Abend, hallo. Der SPD-Politiker Frank Zimmermann, er hat ja damals im Berliner Abgeordnetenhaus den Untersuchungsausschuss zum Bankenskandal geleitet und hat heute gesagt, er sehe Parallelen zur aktuellen Banken- und Finanzkrise. Sehen Sie das auch so? Ja, da hat der Zimmermann was Richtiges gesagt. Also die Vorläufer von allem war schon der Berliner Bankenskandal. Insofern, als auch da die sorglos Fonds mit tollen Konditionen und letztendlich mit einer Staatsgarantie losgeworden sind. Und einer der größten Männer, die das lanciert haben, war Klaus-Rüdiger Landowski für die CDU. Aber es gab auch durchaus Landowskis der SPD, die waren nur ein bisschen kleiner. Und die haben eigentlich das angerichtet, was dazu führt, dass Berlin heute noch auf ungefähr 5 bis 7 Milliarden Euro sitzen bleibt, was bei einer Verschuldung von 60 Milliarden für die Stadt schon ein schweres Risiko bedeutet. Es geht in dem Prozess, in dem aktuellen Prozess, um den Verdacht auf Untreue, auf Betrug. Kann man wirklich sagen, dass alle Landesbanken sich solche Vergehen zu Schulden haben kommen lassen? Ja, das werden wir sehen. Schauen Sie, es ist ganz einfach so, dass der Landowski-Prozess, wie immer er ausgeht, der Justiz möglicherweise Mut macht, auch gegen andere Banker vorzugehen. Und insofern ist der Ausgang dieses Verfahrens schon sehr wichtig. Es geht eigentlich nicht mehr um die Person Landowski, über seine großkoalitionäre Politik in Berlin. Es geht nicht mehr darum, dass er versucht hat, die kleinen Leute immer ein bisschen gut zu bedienen, sondern es geht im Grunde genommen darum, dass das Berliner Prinzip des Bankenskandals nur in größeren Rädern und in größeren Unverschämtheiten und noch in mehr Unverantwortlichkeiten jetzt die Finanzmarktkrise mit ausgelöst hat. Egal, ob in Deutschland oder auch in Amerika. Und wenn Sie die Landesbanken gerade angesprochen haben, ja, da fliegt ja ein Ding nach dem anderen auf. Man dachte immer, die Baden-Württemberger seien ganz solide und um Gottes Willen, das wird ihnen nie passieren. Nein, die müssen da auch 5 und 7 Milliarden Euro zusammenkratzen. Die Landesbank in Bayern stand vor dem Offenbarungseid und Seehofer wusste gar nicht, wie er sein Kabinett zusammenzimmern sollte angesichts der Lage. Von der West-LB und der Sachsen-LB, die die Vorreiter waren, kein Wunder. Man kann das auch dem Zuhörer und der Zuhörerin gut erklären. Gerade weil die Banken kein gutes Geschäftsmodell mehr hatten, haben sie sich eben auf Spekulationen eingelassen. Sie wollten ja Rendite machen, um jeden Preis. Und dann sind sie eben auf die Inseln gegangen, wo das Geld irgendwie zu machen ist und sind Risiken eingegangen, die sie hätten nie eingehen müssen. Das sind ja Entscheidungen, Herr Grotian, die vor allem und in erster Linie erstmal Manager getroffen haben. Wo liegt die Verantwortung der Politiker, die zum Beispiel als Mitglieder in Aufsichtsräten von Landesbanken sitzen oder gesessen haben? Soweit wir wissen, jedenfalls in der Berliner Landesbank, da haben die auch nicht richtig hingeguckt. Da haben die Augen zugemacht. Ich glaube, auch in Bayern haben sie die Augen zugemacht. Und ich kenne kein Votum von irgendeinem Politiker, der sagt, dass er frühzeitig gewarnt hat. Ja, ist ja noch schlimmer. Jochen Sanyo, der Mann, der im Grunde genommen die Bankenaufsicht in Deutschland organisiert, der hat sich benommen wie ein Feuerwehrmann, der als dann ausrückt, wenn die ganze Bude im Brand steht. Also eigentlich eine unmögliche Form der Kontrolle. Er kann es auch zum Teil nicht kontrollieren. Aber in der Öffentlichkeit stellen sich Steinmeier und auch Merkel dar als die großen Kontrolleure jetzt mit Sarkozy und G20 in London. Die Wahrheit ist, wenn man die Dokumente genau anguckt, der Staat will gar nicht richtig kontrollieren. Nein, das ist ihm peinlich. Das will er irgendwie nicht. Das heißt, der Staat im Gesichte von Steinmeier und im Gesichte von Merkel sind eher Gummilöwen, als dass sie wirklich eingreifen wollen. Aber die Bundesregierung plant doch, dass kein Institut, kein Produkt und kein Markt mehr unkontrolliert, unreguliert bleibt. Was ist denn falsch an dieser Linie? Schauen Sie mal, wir haben jetzt die Krise seit letztem halben Jahr. Wäre doch naheliegend gewesen, die Bankenaufsicht aber ziemlich schnell und subito zu verschärfen. Wenn Sie hingucken, was da passiert, gar nichts. Wenn Sie hingucken, was passiert beim 500-Milliarden-Paket für die Banken und die anderen Unternehmen, dann wissen noch nicht einmal Bundestagsabgeordnete, wie 500 Milliarden abgewickelt werden. Das heißt, das Minimum von Demokratie, von Transparenz ist völlig daneben. Man vertraut Merkel, dem Finanzminister und ein paar Gremien, die das schon lenken wollen. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Was ist denn die Alternative? Na, die Alternative besteht schon darin, dass mal wirklich Vorschläge diskutiert werden, wie auf europäischer Ebene und wie auf nationaler Ebene diese Kontrollen gemacht werden. Aber genau das geschieht doch zurzeit. Nein, es sind ein paar Experten, die sich zu Wort melden. Attac hat sich leider bisher jedenfalls nicht sehr qualifiziert zu Wort gemeldet. Also die Bürger müssen begreifen, dass die Parteien erstmal das Interesse haben, daran nicht so fürchterlich viel zu ändern. Das heißt, es muss auch eine zivilgesellschaftliche Bewegung geben, die diese Korrekturen wirklich einfordert. Sonst wird nichts passieren.